Herzlich willkommen zu den Campus Radio Wahlinterviews für die Studiwahl 2021. Ich habe jetzt Lukas hier von der Liberalen Hochschulgruppe. Hi Lukas. Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Immer doch gerne. Wir wollen das natürlich alle mal abdecken. Ihr seid angetreten mit tollen Punkten. Die muss ich mir jetzt erstmal aufrufen. Ich habe sie schon wieder zugemacht. Aber ansonsten kannst du mir einfach vielleicht mal erzählen, warum ich die Liberale Hochschulgruppe wählen sollte. Weil ich denke, dass die Liberale Hochschulgruppe für alle Studierenden, sei es aus welchen Verhältnissen sie kommen, sei es was sie studieren, die besten Angebote schafft. Und ich denke, mit unserem Wahlprogramm können wir das ganz gut erläutern, wieso. Ich weiß nicht, möchtest du es öffnen oder soll ich einfach mal drauf los? Ich habe hier nämlich was aufgemacht, ja. So, nee, aber erzähl gerne mal. Also ganz klar, auch diese Studiwahl, wie schon die letzte, steht natürlich unter dem Zeichen von Corona. Und da geht es natürlich irgendwie darum, dass wir abwägen, was ist momentan Situation an der CRU, aber auch, was wird uns zukünftig eigentlich interessieren. Weil ganz klar, das Ziel ist nicht, dass wir irgendwie irgendwann Fernuniversität sein werden, sondern unser Ziel ist es, dass wir wieder an den Campus zurückkommen. Und dann müssen wir halt gucken, wie können wir das langfristig für alle Studierenden angenehm gestalten? Und da sind halt vor allem die Themen, die uns interessieren, die Online-Lehre, die Bibliothek, aber eben auch andere Zustände, wie zum Beispiel das Arbeitsleben für Hiwis oder andere Tutoren. Wie hat sich das geändert? Wie müssen wir das langfristig gestalten? Ja, okay, das müssen wir jetzt mal noch mal ein bisschen ausklamüsern. Ich würde erstmal so ein bisschen über die Online-Lehre sprechen wollen. Die musste jetzt ja irgendwie im letzten Jahr sehr schnell irgendwie gebaut werden. Mittlerweile würde ich sagen, sie funktioniert ganz okay. Aber wir kommen jetzt da so langsam wieder zurück und soll es wieder quasi zurück auf Anfang März 2020 gehen oder müssen wir da doch vielleicht eine Hybridlösung finden? Du sprichst genau das richtige Wort an. Die Hybridlösung ist das, was uns vorschwebt. Wir sind uns, glaube ich, einig, je nachdem, was man studiert, wird digitale Lehre nicht für alle Bereiche die Antwort sein. Ich meine, digitales Labor oder auch kleine Literaturzirkel, die online stattfinden zu lassen, ist vielleicht nicht so super. Das gleiche übrigens bei manchen Klausuren funktionieren vielleicht nicht so super. Allerdings, die Online-Lehre als Alternativmodell, sei es für kleinere Klausuren, Multiple-Choice-Klausuren zum Beispiel, oder ergänzend, dass man sich einfach die Vorlesung danach nochmal online anhören kann, das wäre eine ziemlich gute Ergänzung. Und dementsprechend, das Hybridmodell ist das, was uns vorschwebt. Okay, also ein Wechsel aus Präsenz oder nicht, kann es denn nicht dann zum Beispiel sein, vielleicht so gerade bei Erstis, dass dann dieses Angebot der möglichen Online-Lehre viel zu sehr wahrgenommen wird und dass es dann vielleicht doch dazu kommt, dass der Campus sich so verändert, wie wir es eigentlich nicht haben wollen und er einfach auch nach Corona leer bleibt? Wir als LHG haben uns natürlich auch mit vielen Neumitgliedern bzw. mit Erstis unterhalten und ich kann nur sagen, dass die meisten total scharf drauf sind, mal in den Hörsaal reinzukommen, in die Übungen zu gehen und wirklich auch die Kommilitonen kennenzulernen. Also ich denke, ein Präsenzangebot, so wie es geschaffen wird, wird auf jeden Fall wahrgenommen werden. Allerdings ist es ja schon immer so gewesen, dass man, wenn man eine Vorlesung nicht besuchen wollte, sich danach zum Beispiel die Folien online angucken können. Das würde ich gerne oder wir als LHG gerne ein bisschen ausgeweitet haben und zum Beispiel dadurch ergänzen, dass man sich zukünftig halt die aufgezeichneten Vorlesungen online angucken kann. Und ich denke, ersetzen lässt sich die Präsenzlehre dadurch sowieso nicht. Das stimmt, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Du hast da noch ein bisschen weiter geredet, zum Beispiel Unibib oder so etwas. Die ist ja zurzeit nur in Präsenz begehbar und das Online-Angebot ist nun gut überschaubar, sag ich mal. Ja, das ist schön gesagt. Da wahrscheinlich dann auch mehr auf Ausbau und mehr digitale Ausbau Inhalte. Ist da das absolut richtige Wort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal denke, ich hatte jetzt dieses Semester einen Kurs im politischen System Deutschland. Das Lehrbuch war genau einmal online abrufbar. 400 Studierende im Kurs, ein Lehrbuch online. Ja gut, irgendwo muss man kein Mathematiker sein, um das auseinanderzurechnen. Das passt nicht so ganz. Also klar, wir brauchen mehr Lizenzen, wir brauchen mehr Bücher online. Aber wenn wir jetzt auch wieder am Campus sind, muss sich die Universitätsbibliothek und auch die Fachbibliotheken ganz klar an die Lebensrealität der Studierenden anpassen. Erweiterte Öffnungszeiten, besseres Angebot vor Ort, vielleicht mal einen Pausenraum einbauen, so ein bisschen wie es in den Universitäten in Dänemark beispielsweise schon an vielen modernen Unis Standard ist. Das sind so die Ideen dazu. Alles klar. Ich sehe hier keine Genderpflicht, aber Unisex-Toiletten. Also wir sind der festen Überzeugung, dass es andere Möglichkeiten der Parität und der Inklusion gibt als das Gendern. Das Gendern hat halt die große Schwierigkeit, egal wie man dazu steht, dass es bereits ein politisch sehr geprägtes Thema ist. Und es gibt Leute aus den unterschiedlichsten Motiven, die möchten nicht gendern. Seien es, dass sie es nicht aussprechen wollen können oder dass sie schlichtweg einfach vielleicht auch sich politisch davon distanzieren, weil nun mal aus einer klaren Ecke der Gesellschaft Politik für dieses Gendern gemacht wird. Und wenn jemand jetzt aus dem anderen politischen Lager kommt, möchte er vielleicht einfach nur nicht damit gleichgestellt werden. Und ich finde, solche Gründe muss man berücksichtigen und beherzigen. Für manche scheinen sie jetzt vielleicht nicht rational zu sein oder sonst irgendwie, aber das muss man halt berücksichtigen. Und für die sollte es keine Genderpflicht geben. Aber wie gesagt, die gendern möchten, sollen es liebend gerne tun. Die Unisex-Toiletten halten wir für ein progressives Mittel. Es soll nach wie vor natürlich die binäre Einteilung männlich und weiblich geben. Aber warum denn nicht Unisex-Toiletten in Neubauten zumindest, wie es jetzt gerade im Bremerkamp oder so entsteht, warum denn nicht Unisex-Toiletten berücksichtigen? Es kann nur inklusiver sein, denn jede Person, die auf diese Toiletten möchte, egal ob sie sich binär oder nicht binär zuteilen, können auf diese Unisex-Toiletten gehen. Und zumindest erwächst daraus für niemanden ein Nachteil, da überwiegen ganz klar die Vorteile. Okay, verstehe das immer noch nicht so ganz mit dieser Gender, also mit dieser keinen Genderpflicht, weil ich dann doch finde, dass gerade so, zumindest bei so offiziellen Sachen wie zum Beispiel Mails der Uni oder so etwas, wäre es doch tatsächlich nötig, dass sie dann doch alle ansprechen. Ja, das ist ein gutes Thema. Man könnte es aber beispielsweise auch gut regeln darüber, dass man sagt, okay, liebe Studierende oder liebe Wählerinnen und Wähler, ich komme damit wieder darauf zu sprechen, dass eben dieser Aspekt des Gender-Sternchens oder des Doppelpunkts eben schon sehr, sehr politisch geprägt ist und es eben eine ganz klare Konfrontationshaltung in der Gesellschaft gibt. Wir sehen es in den Talkshows, in der Politik. Gab das, ja auch die Umfrage hier. Ja, genau, mehr richtig. Die Hälfte der Deutschen lehnt diese Sprache ab. Ja, und dann die andere dann irgendwie, aber für ein Verbot sprechen sich eher wenigere aus. Genau, diese Umfragen hatte ich gesehen. Und dementsprechend bin ich sowieso dafür, dass wir das Thema wieder dahin zurückholen, wo es eigentlich relevant ist. Und zwar auf dieser ganz hohen Politikebene ist das eine Sache, da sollte sich niemand mehr als eine Woche dran aufhalten. Aber bei uns in den Kursen oder bei uns an der Uni, wenn jemand gendern möchte, beispielsweise eine Dozentin oder ein Dozent, gut, kann sie beispielsweise kurz als Disclaimer angeben am Anfang der Vorlesung, ja, ich gendere, aber ihr braucht nicht zu gendern, es und einmal eben dann wirklich offen kommunizieren, wie stehe ich zu gendern, und ihr habt überhaupt da nicht nachzuziehen. Ich glaube, dann sind die meisten Sorgen schon aus der Welt geräumt. Und beim Thema Uni-Mails, amtliche Dokumente, ähnliches, ich finde, da sollten wir uns an die gültige Rechtschreibnormen halten und da zumindest auf das, ich weiß es nicht, dafür gibt es auch einen Fachausdruck, wenn man sagt Wählerinnen und Wähler, also wenn man da bei der gültigen Rechtschreibordnung bleibt. Okay. Ich habe noch einen weiteren Punkt bei mir auf der Liste mit Themen, über die ich unbedingt sprechen möchte. Das ist so ein bisschen das Thema Mobilität und Campus. Wir haben jetzt ja das Semesterticket seit 4 Semestern. Davon waren 3 eher schlecht zu benutzen. Jetzt kriegen wir im nächsten Semester zumindest einen Preisnachlass da drauf als kleinen Ausgleich. Aber das sollte schon noch bleiben, das Semesterticket, oder? Absolut. Das Semesterticket ist eine super Sache, die wir hier an der Uni eingeführt haben. Und im Gegenteil, wir sollten es sogar erweitern. Wir hatten da auch, ich weiß, dass der AStA Gespräche mit den entsprechenden Ansprechpersonen hatten, aber auch wir hatten jemanden vom NaSH da, haben als LHG Kiel und LHG Schleswig-Holstein mit den Leuten gesprochen und wir wünschen uns eine Ausweitung, zum Beispiel einfach wirklich noch Busverbände wie Sylt mit reinnehmen oder zu sagen, wir stehen als Studierendenschaft auch dahinter, dass das Schienennetz ausgebaut wird oder wir machen Sachen wie zu sagen, in eurem Semesterticket inklusive habt ihr auch noch eine deutschlandweite Fahrt mit drin. Also das Angebot ausweiten anstatt kürzen, dafür stehen wir. Okay, das ist natürlich sehr gut. Ich habe vor kurzem hier mit den Campusgrünen gesprochen und haben sich jetzt erstmal sehr stark für eine Stadtbahn ausgesprochen tatsächlich, mit Halt an der Uni. Wenn möglich sogar mehreren. Das haben wir Montag im Studierendenparlament diskutiert. Ja, genau, kamen wir drauf. Die Stadtbahn ist ein super gutes Thema. Wir haben uns bei der Abstimmung tatsächlich enthalten. Das lag aber auch nur daran, dass die Wer hat den Antrag gestellt? Ich glaube, die Campusgrünen haben den Antrag gestellt. Die wollten zwangsläufig eine Mitgliedschaft im Club der Stadt, also in Stadt Tram für Kiel e.V. heißt der Verein, glaube ich. Ja. Wollten seine Mitgliedschaft abschließen. Und das fanden wir nicht so gut. Prinzipiell hat der Aster schon am gleichen Tag eine andere Mitgliedschaft abgeschlossen für einen Umweltverein in Kiel, der 200 Euro im Jahr kostet. Wir persönlich haben gesagt, wir finden die Tram super. Das ist eine moderne Lösung für die Zukunft. Allerdings die Mitgliedschaft finden wir inkonsequent, denn wir haben auch jetzt schon gute Übergangslösungen, denn bis die Stadtbahn ans Netz genommen wird, wird es 2030. Und auch jetzt haben wir schon umweltfreundliche, coole Alternativen in Kiel, seien es die E-Scooter oder sei es Stadtauto, und dann müssten wir konsequenterweise in jedem nachhaltigen Club Mitglied werden, und im Endeffekt sind wir keine Stiftung und kein Förderverein, wir sind die Studierendenschaft, wir können uns positiv für was aussprechen, aber überall Mitglied werden, das sehen die, gerade bei einem Gremium, das jährlich neu gewählt wird, halten wir das für wenig effektiv. Ah, okay. Ja, ich sehe hier noch mehr Parkplätze. Ja, das muss man auf zweierlei Weisen verstehen. Ja, also ich war nämlich auch leicht stutzig, weil sich für eine Stadtbahn und vor allen Dingen grüne Wege irgendwie zur Uni zu kommen auszusprechen, aber dann gleichzeitig noch mehr Parkplätze. Also klingt für mich so ein bisschen, es tut mir leid, es klingt so ein bisschen doppelmoralisch. Ich verstehe das total gut. Also erst einmal, natürlich können auf Parkplätzen theoretisch auch Wasserstoff und E-Autos parken. Also Parkplätze per se sind kein Angebot des Teufels. Aber es ist einfach so, dass bis diese Tram in Kiel ist, wird es eben 2030. Und wir werden auch dann auf individuelle Transportmittel nicht verzichten können. Und genauso kommen viele Dozenten, Lehrende kommen mit dem Auto. Und jetzt ein Parkhaus irgendwo auf dem Campus zu schaffen, wird langfristig nicht die Lösung sein. Wir müssen gerade für Studierende, die vielleicht von weiter weg kommen, für die weder Bus noch Bahn bisher eine wirklich gute Alternative schaffen, müssen wir halt sagen, wir brauchen an jedem Gebäude einfach auch einen kleinen Parkplatz, ein paar Parkplätze. Die dürfen nicht wegfallen, und auch bei Neubauten müssen zumindest ein paar Parkplätze berücksichtigt werden, sonst passt das in keine Lebensrealität. Ich habe hier so eine Liste mit ein paar Punkten auf von anderen Hochschulgruppen und sowas. Die setzen sich dann zum Beispiel auch wiederum dafür ein, wieder Parkplätze abzuschaffen und dafür Grünflächen anzulegen und ja, sowas. Da sehe ich einen Streitpunkt. Definitiv ist das ein Streitpunkt, aber ich denke, wir haben auch größere Sorgen an der Universität und größere Punkte in der Zukunft, die wir angehen müssen, als nur Parkplätze. Ich finde, es ist eine gute Forderung und es zeigt, wo sich jede Partei irgendwie hinentwickelt. Aber ich glaube, es spiegelt auch immer so ein bisschen natürlich diejenigen, die diese Forderung schreiben. Vielleicht diejenigen, die diese Forderung schreiben, haben weniger Leute in der Hochschulgruppe, die Auto fahren, oder die Dozenten haben, die ein Auto fahren. Natürlich spiegelt das immer noch mal unterschiedliche Realitäten wider. Aber ich denke, wir sollten die Augen in alle Richtungen geöffnet haben. Nachhaltige Transportmittel, aber eben bis wir vollständig auf nachhaltige Transportmittel umgestiegen sind, müssen wir zumindest jetzt noch auch die traditionellen Verkehrsmittel berücksichtigen und einbinden. Alles klar. Ja, das klingt nach einem Plan tatsächlich. Ich würde ganz gerne mit dir noch über ein Thema sprechen. Das hat auch leicht streift es das Thema Corona, aber vielmehr streift es ein Thema, das im Prinzip gang und gäbe ist hier an dieser Uni, weil die Stupawahl nährt sich jedes Jahr. Und jedes Jahr schreiben wir Wahlbeteiligung unter 20%. Und eigentlich ist das sehr schade und sehr blöd, weil 20% von, was haben wir mittlerweile, über 25.000 Studierenden. 27.000, ne? 27.000 haben wir gleich. Ja. Ich bin mir auch auf den Studenten nicht sicher. Aber. Ja, das ist sehr wenig und eigentlich nicht wirklich repräsentativ, Entschuldigung. Ja, den Punkt sehe ich auf jeden Fall. Muss man sich vielleicht auch als Aster und Stupa irgendwann die Frage stellen, wer legitimiert uns eigentlich? Gut, da ist jetzt die Frage, wer ist in der allerersten Pflicht? Und ich sage ganz klar, dass das die Hochschulgruppen individuell sind. Wir müssen Mitgliedergewinnung betreiben. Also als Gruppe selbst funktionieren, sagen wir, werben individuell. Aber eben auch der Aster, der sagt, wir schaffen Veranstaltungen und Angebote, die alle Studierenden ansprechen und eben den Aster vielleicht überhaupt nicht so politisch repräsentieren, wie das aktuell ist. Und deswegen fordern wir ja beispielsweise auch in unserem Wahlprogramm, dass Aster-Mitgliedschaften optional werden. Also in dem Kontext, der Aster muss wirtschaftlicher werden. Wenn der Aster gutes Angebot macht, dann wird er viele Mitglieder haben und dann werden viele Studierende zur Wahl gehen. Aber momentan, wenn ich weder einen Vorteil in der Hochschulpolitik sehe und ich auch nicht dran glaube, was der Aster da macht, was für ideologisch geprägte Veranstaltungen, dann ist natürlich die Frage, warum soll ich wählen gehen? Also, und da sehe ich sowohl Hochschulgruppen als auch den Aster ganz wichtig in der Pflicht. Ich sehe immer so, also ich habe das mehr so ein ganz großes Problem, also ich glaube gar nicht, dass sich so viele an dem Aster aufreiben oder sowas. Ich glaube tatsächlich eher, dass es einfach eine Interessensfrage ist, dass viele, ich will jetzt nicht einen Großteil sagen, aber im Endeffekt ist es ein Großteil, dass ein Großteil der Studierendenschaft eigentlich nur an der Uni ist, um ihren Abschluss zu machen und gar nicht so an dem klassischen Campusleben teilhaben möchte oder teilnimmt. Wie kann man sowas ändern? Ich glaube, die Antwort auf deine Frage findet sich mit einem Blick ins Wahlregister mal. Und zwar, wenn man mal anguckt, wer sind denn hauptsächlich diejenigen, die hier antreten und gewählt werden wollen? Du wirst ganz viel Politik, Wissenschaft, Geschichte, Soziologie etc. finden. Mhm. Ne? Welche Studierenden vergessen wir denn? Das sind vor allem Tech, MINT allgemein. Mhm. Kann ich jetzt als Mathe-Student selbst auch sagen, ich habe nicht so viele Kommilitonen, die hochschulpolitisch interessiert sind. Also muss man möglicherweise auch mal gucken, wie holen wir die Leute eigentlich ab? Und da sind wir wieder beim Aster. Wie wäre es denn mal, wenn wir da auch mit Studierendengelder coole Workshops machen? Zum Beispiel, wie das Intranet der Universität funktioniert, wie Homepages hier an der Uni funktionieren, wie Univerwaltung funktioniert. Dazu könnte man Workshops machen oder halt auch, da will ich mich jetzt gar nicht als Experte aufspielen oder so, müsste man dann mit entsprechenden Leuten gucken, zu sagen, wir machen in die Richtung dann mal wirklich Aktionen und dann könnte man vielleicht auch diese Fächer abholen und natürlich mal gucken, was mit diesen Leuten ins Gespräch kommt. Die haben auch Fachschaftsvertretungen. Wie können wir euer Studentenleben eigentlich besser machen? Was sind eure Probleme? Wie können wir helfen? Und dann bin ich der Meinung, dass wir auch die Leute dort abholen. Wunderbar. Lukas, das war ein aufschlussreiches Gespräch, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier. Bis zum 16. 17 Uhr kann man, glaube ich, noch wählen, ne? Bis dahin kann man noch sein Kreuz setzen. Es geht online. Es ist sehr einfach. Macht es. Ich habe es auch schon getan. Auf einen Link klicken und fertig. Schön, dass ihr zugehört habt. Schaut beim nächsten Interview oder bei den anderen rein. Wir haben eigentlich mit fast jeder Hochschulgruppe, die bei der Stupawahl antritt, gesprochen. Und das war's. Ja, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Immer gerne. Tschüss. Tschüss.